zerglückt. Mein Blumenbeet ist randgepflückt. Vor vollen Bechern den Hals kaum voll gekriegt. Die Herrscher voller Gier und Unverstand. Gebraucht so manches Luftgeschoss auf Sand. Zu wohnen blieb mir unbekannt. Schon eingeblendet von Leucht noch eine Hand. Doch scheiß diese Morschen Galge an. Geh mit Teufel raus und mal vorbei unter unseren Leichen. Der Galgen